Ich bin ein roter Frog aus Ragnarok Online. Und Rufus behauptet immer, ich bin der 1-Euro-Fick-Frosch aus dem Film Fuck You Töte Thailand. Er hat Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt, du musst 1 Euro in den Fick-Frosch stecken, ruft Rufus immer, wenn jemand auf Teamspeak oder Discord Scheiße sagt. Und das auch noch so mit Vergnügen. OMG, Bro. Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Scheiße! Scheiße gesagt. Du musst dein Zähni in den Fickfrosch stecken, die leben auf Geffenfeld 1 und 4 gesagt. Getan, Sandra, steck ein roter Froh, kein Zähni in den Hintern, oh ja. Yeah. Er hat Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Ein eurer gefickter Frosch beschwert sich lautstark. Mann, die Münze brennt vielleicht am Hintern wie scharfer Senf im Feuer. Er hat Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Er hat Scheiße gesagt. Wir sind Roder Frogs und jeden Tag kommen Leute auf unsere Map und stecken uns allein eine Zinni-Münze in den Hintern. Seltsam, alle haben das blaue RP-Event-Logo. Aber wir finden das geil, Fink Frosch. Guck mal da drüben. Da kommt schon wieder einer. Ja, der hat einen ganzen Karren voll mit Münzen. Er hat Scheiße gesagt. Scheiße gesagt.